It's a true story. It's her story. The story of her conflicted admiration and disdain for Luise Brandt, her grandmother. The East German government built an anti-fascist protective wall around Berlin. Luise Brandt conceived and constructed a majestic private house in a small village in Thüringen, where she lived with her older husband, her younger lover, two dogs and two daughters. Über Maßstedt. Her walls were twice as thick as the Berlin Wall. That wall is gone. Luise Brandt is dead. GDR, socialism failed. The house is reborn bad. It's alive, and it's not pretty. If she had known that the same house became a petty bourgeois prison, she would have exploded the walls, the house, the refrigerator with the crushed ice dispenser. I did really love her. She was some kind of a woman. Or does it matter what you say about people? She was a woman from the GDR. Halbnahe. Susanne, eine Frau, Mitte, Anfang 50, Schauspielerin. Kurzes, dunkles Haar. Sie sitzt mit übergeschlagenen Beinen auf einem Stuhl vor einer kahlen Zimmerwand, trägt einen verblichenen, taubenblauen Morgenmantel, weiße Socken und hohe, violette Wildlederschuhe. Sie raucht. Auf dem Schoß ein aufgeschlagenes Textbuch. Cut! 22 Zoll Videomonitor mit Standbild des Schwarz-Weiß-Hollywood-Musicals 42nd Street aus den 30ern. Auf dem Bild ein diagonaler Tunnel, der sich dynamisch aus einer Formation von 10 gespreizten Frauenbeinpaaren zusammengebaut hat. Cut! RFT Zwei-Wege-Kompaktboxen S30A, Baujahr 1987, UKW-Radio, Marshall-Verstärker und die noch halb verpackte Marmorbüste ihrer Großmutter Luise Brandt. Cut! Eine laufende 8mm Filmprojektion, Baustelle. Eine elegante Frau im knöchellangen Pelzmantel mit einem Stahlträger auf der Schulter. Cut! Totale. Der Raum öffnet sich. Ein Studio. Susanne steht vor einem Mikrofonständer. Sie starrt leer auf die 8mm Filmprojektion. Cut. Okay, Notiz für mich. Hier brauchen wir anderen Sound. Brigitte Reimann, Henselmann. DDR-Architektur. Texte verweben mit 1000 Frauenbeinen aus Hollywood 30er. Und so bauten beide um die Wette. Die DDR baute den antifaschistischen Schutzwall und Luise Brandt baute ein majestätisches Haus. Ihre Mauern waren doppelt so dick wie die Berliner Mauer. Okay, jetzt Henselmann. Die an mir geübte Kritik erkenne ich an und werde sie noch weiter verarbeiten. Ich bin überzeugt... Sie nimmt das Mikrofon in die Hand und schaltet den Videomonitor auf Play. Gegen Massenbedarfsartikel habe ich eine ganze Menge Einwände gehabt. Wenn ich das mit den Zielsetzungen vergleiche, die auf der Wirtschaftskonferenz für das Bauwesen, meine Einstellung zu unseren Aufgaben, mir spendierte man eine ganze Seite Neues Deutschland. Professor Henselmann, der Baustil und der politische Stil. Da wurde ich zur Sau gemacht. Die SED sagte, wir bauen jetzt für die Arbeiterklasse und für die Intellektuellen, nicht für das Bürgertum oder die Ausbeuter. So wütend wie ich war, meine Architekturauffassung ändern zu müssen, so begeisterte ich mich plötzlich beim Machen. Jeder Mensch, der etwas erzeugt, kennt das. Langeweile. Um 7 ist die Stadt tot. Toter als Pompeji. Was soll man tun? Fernsehen oder Kinder machen? Sie starrt auf die 8mm Filmprojektion. Nach einer Weile legt sie ihr Textbuch auf den Kopf und läuft im Takt. Sie trainiert den spannungsreichen Gang. Langeweile. Um 7 ist die Stadt tot. Der Bau soll uns mehr als die Geliebte sein. Wir entwerfen Beziehungen, Kontakte, eine gesellschaftliche Ordnung. Invisible mass, directed mass, faking mass, fleeing mass, prohibiting mass, reversible mass, manipulable mass, dumb mass! Die Songs unbedingt auf Englisch. Das soll ja ein Musical werden, also catchy. Und wir brauchen Dance-Lines. Ich weiß, du bist keine Hupfdohle, aber... Susanne hängt auf. Morgen lösen sich die Wolken im Tagesverlauf auf. Im Norden bleibt es wechselhaft, im Süden, vor allem längs des Werratals... Ja, auf Englisch. Ich habe... ...die zweite Tageshälfte richtig sonnig. Entschuldigen Sie, ja, am Apparat. Ja? Ja, ja. Ja. Ach, so schnell, ja. 12 Uhr? Nein, ja, 12 Uhr. Die Adresse natürlich. Über Maastedt, Hauptstraße 151, Brandt. Luise Brandt, 12 Uhr. Ja, auf Wiederhören. Susanne packt Textbuch, Zigaretten. Sie zieht eine kurze Hose und graue Sommerstiefel an, ihren Morgenmantel aus, wirft den beiläufig über die Büste der Luise Brandt, riecht ihre Achseln, zieht einen hellblauen Pullover und ihren leichten hellen Mantel an, steckt ihr Telefon in die Manteltasche, schminkt die Lippen, verlässt das Studio und schlägt die Tür zu. Ihr Morgenmantel rutscht von der Büste herunter. Zentral im Bild erscheint, in Großbuchstaben, langsam, aber nicht zu langsam, Original Sin, der Gang der Frau im Sozialismus, ein Hörspiel von Susanne Sachse. Susanne schließt ihr Auto auf, wirft ihre Tasche auf den Rücksitz, steigt schnell ein, schlägt die Tür zu, fährt los. Ihr Mantel ist in der Autotür eingeklemmt. Die Straßen sind voll. Berufsverkehr morgen. Cut! Autobahnkreuz Zehlendorf. Die mittlerweile mit Gras überwachsene Grenztankstelle mit der stehen gebliebenen gelben Uhr. Close-up. Susannes Augen im Rückspiegel. Cut! Baustellen mit Kränen an der Autobahn. Halbnahe. Sie zieht ihre Tasche vom Rücksitz nach vorn auf den Beifahrersitz und richtet sich ein. Zigaretten, Feuerzeug, griffbereit. Eine Büchse Red Bull neben dem Gangknüppel. Textbuch, aufgeschlagen und mit der rechten Hand erreichbar. Nach einer Weile fängt sie an, ihren Text laut zu repetieren. Über Maastedt. Ein ganzes Dorf hat für sie gebaut. Die Berliner Mauer war 30 cm dick. Die Berliner Mauer war 30 cm dick. Ihre Hausmauern hatten 60 cm. Luise Brandt. Über Maastedt, Hauptstraße 151. Franziska Linkerhen, die 24-jährige Architektin, möchte städtebaulich möchte Städte... Warte mal. Franziska Linkehante, 24-jährige Architektin, möchte städtebaulich tätig sein und geht nach Neustadt. Man konnte das Bett immer nur in eine Ecke stellen. Das war Staatsprogramm. Und wenn dann... Nee. Man konnte das Bett immer nur in eine Ecke stellen, das war Staatsprogramm, und wenn die alle gleichzeitig gefickt hätten, wäre die Statik ernsthaft gefährdet worden. In Komfortzellen gesperrt. Luise Brandt, die Architektur ihres Hauses, Kampfansage gegen ein System. Susanne zündet sich eine Zigarette an. Sie merkt, dass nur die Nägel ihrer linken Hand lackiert sind. Die rechten hat sie vergessen. Sie lacht, öffnet eine Red Bull-Dose und trinkt sie aus. Close-up linke Hand. Am vierten Finger trägt sie einen großen Goldring mit kleinen pinkfarbenen Brillanten. Verkehrsfunk. Stau auf der A9. Fickzellen mit Fernheizung. Es geht uns um die Organisation des privaten und des öffentlichen Raumes. Links ist der Wohnraum mit der Durchreiche von der Küche. Genau wie bei Familie Kolbe 14:06. Und rechts ist ein Zimmer. Das Bauwesen ist ein Industriezweig, wie jeder andere auch. Vernünftig, ohne Mythos. Auf der A9 zwischen Bitterfeld und Köckern 7 Kilometer Stau. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Stau. Leute stehen neben ihren Autos, telefonieren, essen, streiten. Auf der gegenüberliegenden Seite der Autobahn ein großer Einkaufspark, gelbe Werbeschilder mit roter und schwarzer Schrift, 3 Autohäuser, Mediamarkt, Gartencenter, Polstermöbel. Susanne steigt aus, lehnt sich an die Autotür der Beifahrerseite und zündet sich eine Zigarette an. Scheißegal, ob ich ankomme. Scheiß aus. Sie läuft langsam über die Leitplanke in die anliegenden Büsche, bleibt dabei mehrmals mit ihren Absätzen im Grasboden stecken, hockt sich hin, pinkelt. Luise Brandt. Blond. Susanne zieht den Schlüpfer hoch und läuft zurück zum Auto. Susanne öffnet die Beifahrertür, nimmt das Telefon. 3 Anrufe in Abwesenheit. Mutter, Mutter, Mutter. 1 Anruf in Abwesenheit. Die Dramaturgin. Es wurde keine Nachrichten hinterlassen. Cut! Susanne knabbert an ihren Fingernägeln, reißt das Nagelbett ein. Es blutet. Sie zieht ein Papiertaschentuch aus der Handtasche, reißt ein kleines Stück ab, leckt es an, klebt es mit Spucke auf die Wunde, steckt den dicken Goldring mit den pinkfarbenen Brillanten von der linken Hand an die rechte, nimmt aus dem Handschuhfach eine Dose Red Bull, öffnet sie und verschüttet dabei das klebrige Zeug auf ihren Schoß. Scheiße. Hallo. Wo bist du denn? Ich warte eine halbe Stunde. Ich kann auf heute dich. Überhaupt nicht zur Besprechung kommen. Auch nicht später. Und ja, natürlich habe ich das 8mm Material digitalisiert. Und die Songs sind auch auf Englisch. Das wollte ich doch gar nicht fragen. Wann bist du da? Ich brauche den Drehpunkt. Luise Brandt hat sich nach dem Mauerfall im System komplett aufgelöst. Nämlich dann, als Individualität zur Massenware wurde. Luise Brandt hat aufgehört zu sein. Die gab's dann gar nicht mehr. Verstanden? Und im Westen hätte die nie ein Haus gebaut. Sehr gut. Das ist genau das, was die hören wollen. Ich meine, was wir sagen müssen. Die müssen... Eine subjektive Empfindung war in der DDR immer eine politische Angelegenheit. Genau wie im Westen. Aber in der DDR entwickelt sie ein anderes und explosives Potenzial. And just for the record, Thomas Brasch, Urheberrechte. Na also, der Brasch. Wo bist du denn eigentlich? Autobahn. Wie willst du eigentlich... Und ja, klar. Klar könnte ich das als Recherchereise nutzen. Aber hier wird nichts recherchiert. Interessiert mich nicht. Ich verkaufe das Haus. Die Sonne ist grell und blendet. Susanne kneift die Augen zusammen. Sie fährt in eine Kurve. Flashback 1 von 4. Der Kopf einer Frau über ein Waschbecken gebeugt. Das Wasser läuft über ihr dunkles Haar ins Waschbecken. Sie hebt langsam den Kopf, wirft ihr nasses, frisch gefärbtes Haar. Es ist blond in den Nacken, schaut in den Spiegel. Lange. Es ist Luise Brandt. Das Telefon klingelt. Hallo? Ja, natürlich bin ich pünktlich. Nein. Das Haus können Sie wirklich nicht verfehlen. Ja, selbstverständlich. Wiederhören. Susanne setzt eine Sonnenbrille auf, nimmt sie ab, klappt die Sonnenblende herunter, stellt das Radio an. Ich habe immer noch zu sehr den Typ eines Architekten vor Augen, der als individueller Projektant Bauwerke schafft. So saß Professor Henselmann. Und ich zitiere, den Hauptgrund für meine fehlerhafte Haltung sehe ich in der Unterschätzung der... Susanne stellt die Wasserspritzpumpe und den Scheibenwischer an. Das Wasser verschmiert den Staub auf der Frontscheibe. Ich kann es nicht ausstehen. Susanne schaut erschrocken in den Rückspiegel. Extremes Close-up auf Susannes Augen. Cut. Zurück zu Flashback 1 von 4. Close-up. Luise Brandt im Spiegel. Ihr zurückgeworfenes, blond gefärbtes Haar ist noch nass. Ich kann nicht ausstehen, was die Leute so frei hält. Als Einsicht in die Notwendigkeit. Freiheit des Staates und der Partei fordert Einsicht in die Notwendigkeit der Unfreiheit des Individuums. Luise Brandt trägt Wangenrouge auf. Ja, wie kann denn die Partei noch eine Faust ballen, wenn sie überall die Finger drin hat? Ach, Hagelwitter? Nein, ich mag das. Luise Brandt malt ihre Lippen. Ihr Mund ist perfekt geschminkt. Um einen Heilsplan auszuführen, ist es notwendig, ein Haus zu bauen. Alles privat. Das ist keine Religion, sondern die Suche nach einer Sünde. restrictions and concrete tower blocks. She with her fantasies running free. Over my stead, her walls were twice as thick. Susanne rast. Luise Brandt sitzt neben ihr auf dem Beifahrersitz. Sie trägt eine hellgrüne Bluse, einen blauen Seidenschal, der durch das offene Autofenster flattert, und blaue Lederhandschuhe. Ihr blondes Haar ist perfekt frisiert. Fahr rechts ab, mein Schatz. Luise Brandt trennt sich von der Parteidisziplin und nicht von Gott. Von dem ist sie nämlich längst geschieden. War die Partei eine Kirche? Ja, aber ohne Musik. Susanne schaut in den Rückspiegel, schaut auf den Beifahrersitz. Da ist niemand. Du, was wirklich wichtig ist. Was? Was furchtbar problematisch ist. Die wollen doch eine Geschichte. Susanne bremst scharf vor einer geschlossenen Bahnschranke und schmeißt im Affekt das Handy auf den Beifahrersitz. Das Auto kommt zum Stehen. Sie legt ihren Kopf auf das Lenkrad. Hallo? Hallo? Scheinbar ein Funkloch. Scheiße. Susanne schaut sich um und versucht, sich zu orientieren. Am Straßenrand drei Familienhäuser in Reihe. Geschlossene Untergardinen. Sie hat sich völlig verfahren. Sie folgt dem Schild Halle Flughafen. Cut. Ein idyllisch gelegenes, merkwürdig verwaistes Dorf. Um die vereinzelten Häuser ist eine Mauer gezogen. Hinter der Mauer Rollfelder und Parkplätze des Flughafens, Flughafentürme. Es ist laut. Nördlich des Dorfes verläuft eine sechsspurige Autobahn. Eine Schnellstraße führt dicht hinter den Häusern vorbei. Hängende Ziegeldächer. Ein leeres Hotel mit verrosteten Briefkasten. Die Rollläden sind heruntergelassen. Ein Fenster ist mit Brettern vernagelt. Geflickte Straßen enden vor einer Mauer. Ein Betonbushäuschen mit verrosteten Bushaltestellenschild. Zwischen zwei Bäumen eine Leine mit Wäscheklammern. In Leipzig wurde eine Frau verhaftet. Sie hatte ihre Wäsche im Westwind getrocknet. Ein Auto fährt langsam vorbei. Eine Frau am Fenster eines noch bewohnten Hauses zieht schnell ihre Übergardinen zu. Susanne steigt aus, steckt sich eine Zigarette an und läuft zwischen den Häusern über die Wiese. Ackelei, Fingerhut, tränendes Herz, Lungenkraut, Schwertlilien. Ein Kirschbaum blüht. Cut! Flashback 2 von 4, Halbtotale. Luise Brandt. Violetter Bleistiftrock, hautfarbener Busenhalter. Sie steht vor einer Fensterfront mit schweren Brokatvorhängen. Sie raucht. Cut. Totale. Links neben dem Fenster die sechsjährige Susanne barfuß auf einer Empire-Truhe. Ihr braunes Haar ist glatt nach hinten frisiert. Sie trägt Luise Brandts Pelzmantel. Der ist viel zu groß und viel zu schwer. Luise Brandt zieht an ihrer Zigarette. Als meine Tochter, deine Mutter, endlich schön wurde, Lange war sie so hässlich, dass sie versteckt werden musste, wenn Besuch kam. Und dann ist dieses Kind heimlich aus dem Versteck geflohen. Ist unter den Tisch geschlichen. Und hat die Gäste ins Bein gebissen. Dann müsste sie mit nackten Beinen auf Holzscheiten knien. Ach, ich liebe Arbeitslager und ich habe diese Bälle organisiert. Close-up auf Luise Brandts Gesicht. Schweißperlen. Ihre Lippen sind nass. Höf. Maximilian Höf. Max. Ende Flashback 2 von 4. Susanne rennt zurück zum Auto, steigt ein und knallt die Tür zu. Ihr Mantelsaum ist eingeklemmt. Es ist heiß, sie hat Schweißperlen über der Oberlippe. Sie fährt los. Sie aktiviert das Navigationsgerät auf ihrem Telefon und gibt die Zieladresse ein. Hauptstraße 151, über Maastricht. Das Display zeigt einen schwachen Akku an. Ach, scheiße. Maximilian Höf? Der Liebhaber. Max? Ich habe noch nie jemanden mit auf mein Zimmer genommen. Luise Brandt vorm Fenster. Ihre Haare wehen im Wind. Ich tue nie zweimal dasselbe. Tatsächlich nicht. Verzeihen Sie mir, ich bin auf einmal hundemüde. Das wird sich bestimmt legen. Luise Brandt zieht ihre Bluse aus. Vermutlich sind Sie enttäuscht, aber ich habe mich in Sie verliebt. Ach. Mir ist nicht zum Reden zumute und das Ganze geht mir auf die Nerven. Ich mag die Musik nicht mehr. Haben Sie was dagegen, wenn... Warum schwitzen Sie denn so? Husband 15 years older, lover 15 years younger, two dogs, six servants, found a son-in-law, made him her lover instead. I don't think Cinderella likes me. 1.70 meters tall, thick hair, slim, furs, diary always, flat stomach, beautiful legs. Impeccable face, good teeth, never puked. She has a rich potential, and besides, she is, for example, her red mouth and her eyes, sky blue. As if she were a national treasure. Why don't you take your tie off? I can afford a blemish on my character, but not on my clothes. Doesn't it bother you at all that you marry? What I want to know is, does it bother you? You've got the most beautiful hair. I'm going to like it here. suffocate in a conventional marriage. I have never taken anyone to my room. I never do the same thing twice. I am dog tired all at once. I have fallen in love with you. I do not feel like talking. I do not like the music anymore. Do you mind if... Why are you sweating? She takes off her pearls, puts them on a plate with meaty meat, potatoes and gravy. You look like you're choking to death. You stayed downstairs. Tonight, I'm gonna sleep upstairs with my husband. Put on another record. Not Dietrich. Wagner. Staatsprogramm. Familie, geheiligte Grundzelle des ruhmreichen Sozialismus. Sie wusste es besser. Die Familie muss weg. Susanne fährt zur nächsten Tankstelle. Sie schaut auf die rasenden Literzahlen an der Tanksäule. Ihr Telefon klingelt ununterbrochen in ihrer Manteltasche. Ihr wird schwindlig. Sie lehnt an der Tanksäule, hält sich fest, schaut in den runden Überwachungsspiegel. Ein Tankwart läuft auf sie zu. Das Telefon hat aufgehört zu klingeln. Alles okay? Haben Sie es noch weit? Cut! Susanne neben der Waschanlage. Ein Grillfleischautomat. Der sieht aus wie ein Zigarettenautomat, nur dass es keine Zigaretten gibt, sondern eingeschweißte Fleischstücke. Firma Wurlitzer. Früher waren es Musikautomaten. Gleiches Innenleben, nur ganz genau der Nutzung angepasst. Susanne wirft Geld in den Grillfleischautomaten und wählt ein eingeschweißtes rohes Rostbrätchen. Sie nimmt das Fleisch, steigt in ihr Auto, schlägt die Tür zu. Ihr Mantelsaum ist in der Tür eingeklemmt. Es ist heiß. Close-up. Auf dem Beifahrersitz liegt das Grillfleischautomaten-Rostbrätchen und suppt im eigenen Saft. Susanne fährt durch einen Tunnel, Landstraße. Die Kühlwasserkontrollanzeige blinkt rot auf. Scheiße! Totale. Sie steigt aus und öffnet die Kühlerhaube. Rauch. Susanne zündet sich eine Zigarette an. Raucht. Ruhig. Abrupt schnappt sie ihre Handtasche und läuft los. Cut! Extreme Close-Up. Paket mit dem eingeschweißten Fleisch vom Grillautomat. Es schimmert grünlich, verdorben im braunen Blutsaft. Cut! Nahe. Susanne hört ihre Mailbox ab. 5 Anrufe in Abwesenheit. Mutter, Mutter, Mutter, Mutter, Mutter. Hallo, mein Süßchen. Hast du versucht, mich zu erreichen? Ich wollte mich mal melden, weil ich an dem Apparat... Das Telefon hat aufgeblinkt. Also, mein Süßchen, wenn du dich noch mal melden möchtest, bitte sonst... Hallo, mein Süßchen. Ich bin's nur. Hallo, mein geliebtes Süßchen. Ich grüße dich ganz herzlich. Wenn du Lust... Du... Bitte entschuldige die Störung. Ich hab doch noch was gefunden. Hallo, mein Süßchen. Hallo. Ich werde mich leider ein wenig verspäten. Es ist hier... Hallo? Hallo? Extreme Close-Up. Display, Telefon. Der Akku ist leer. Das Gespräch unterbrochen. Scheiße. Totale. Sie läuft mit dem Handy und Ladekabel in der Hand eine Landstraße entlang. Alte Gaststätte. Die Fenster sind sehr verschmutzt, fast dreckversiegelt. Keine Vorhänge. Eine Vase mit einer alten, staubigen Trockenblume und einer verblichenen Papier-Deutschland-Fahne. Cut! Susannes Auto steht am Straßenrand. Starker Rauch aus der Kühlerhaube. Cut! Close-up. Susannes Hand an der Türklinke der Gaststätte. Cut! Im Türrahmen ein Kellner mit Zigarette im Mund. Er versperrt den Eingang. Entschuldigen Sie, mein Akku. Ich muss dringend... Geschlossen. Susanne schaut sich um und sieht im hohen Gras einen kleinen Rasenmäher auf der Wiese. Das Kabel führt in die Außensteckdose der Hauswand. Susanne zieht den Rasenmäherstecker raus und steckt ihr Ladekabel rein. Sie lacht dabei fies. Medium Longshot. Lange Einstellung. In der Kneipentür Luise Brandt. die blonde Femme Fatale. Beiger knöchellanger Nerzmantel, mintgrüne Lederhandschuhe, dunkelgrüne Schlangenlederhandtasche, puderfarbene Nylons, hohe dunkelgrüne Wildlederpumps. Sie hält einen roten Gladiolenstrauß im Arm. Sie läuft zum Tisch in der Mitte des Raumes. Auf dem Tisch eine Wodkaflasche, ein Glas, ein runder, schimmernder Billigmetallteller mit Zigaretten und Aschenbecher. Ise Brandt knallt den Gladiolenstrauß auf den Tisch. Sie setzt sich, zieht den rechten Handschuh aus, klopft ihre Zigarette auf den Tisch, zündet sie an, raucht mit der linken behandschuhten Hand und trinkt Wodka. Das Republikfluchtgesetz ist ab sofort in Kraft. Die Instabilität des sozialistischen Lagers deutlich macht. Action Blitz in the GDR. Reiseverkehr zwischen den deutschen Staaten. Am Sonntag zwischen 12 Uhr und 22 Uhr müssen alle DDR-Bürger ihr Geld abgeben und bekommen neue Banknoten. In the Piggy Bank. Die begeistert durch das Weltmeister-Torion. Zum Wetter. Es bleibt heiß. In Übermarsch steht nachts im Norden vereinzelt Wärmegewitter. Die Ausläufer. The situation is good. No reason for sadness. Quite the opposite. The situation is good. I see soldiers in the streets though. You can look forward to all the cheerful melodies, all the jokes, all the songs. In Leipzig wurde eine Frau verhaftet. Sie hat ihre Wäsche im Westflug getrocknet. Wie war die Stimmung in der DDR? Hielt sich in Grenzen. Was ist der Unterschied zwischen Schweinen im Westen und Schweinen im Osten? Im Westen werden sie gegessen, im Osten werden sie genossen. Ich höre die Nachrichten und jetzt nichts mehr, gar nichts. Und mein Herz schlägt laut. Ich weiß genau, was zu tun ist. Ich bin jetzt da, wo die Zeit anhält. Luise Brandt steht auf, geht zum Telefon an der Wand, lehnt sich an die Wand, zündet sich wieder eine Zigarette an, verschränkt ihre Arme vor dem Körper, winkelt ein Bein an und stellt die Schuhsohle gegen die Wand. Sie nimmt den Telefonhörer. Luise Brandt zerreißt beiläufig und langsam ihre Nylonstrumpfhosen oberhalb des Knies. Ich brauche Baumaterial. Vom Feinsten. Aber Frau Brandt, ich bitte Sie inständigst. Ich bin doch bei der Polizei. Dann seien Sie gefälligst Polizei. Cut! Zurück zu Susanne. Susanne läuft über eine Anhöhe einen Berg hinunter. Im Tal weite Wiesenflächen, darauf Heuballen mit handgemalten Zielscheiben. Drei Männer schießen mit Luftgewehren. Susanne bleibt stehen. Cut! Luise Brandt steht zwischen Heuballen auf einer Wiese. In der Ferne Rauch. Verfallene Betontreppe mit blauem, verrostetem Metallgeländer. Luise Brandt zieht ihren linken Schuh aus und wischt mit einem gebügelten Stofftaschentuch den Staub vom Absatz ihres Schuhs. Kamerafokus auf ihren Handschuhen. Sie schaut sich um, langsam, und versichert sich immer wieder, dass ihr niemand gefolgt ist. Cut! Luise Brandt. Haste. Es. Ihre Umgebung näher kennenzulernen. Und? Und sie bestand darauf, dass alles noch seltsam billiger war, als sie befürchtet hatte. 1,70 Meter groß. Dickes Haar. Schlank. Konfektionsgröße 38. Wunderschöne Beine. Flacher Bauch. Ebenmäßiges Gesicht. Gute Zähne. Ein unheimliches Potenzial an. Und außerdem. Zum Beispiel. So. Ein. Roter Mund. Und die Augen. Himmelblau. Sie. Hat. Ihren Rock. Immer. Über die Knie gezogen. Als wäre sie nationales Kulturgut. Aufbruchstimmung im sozialistischen Lager. Luise Brandt euphorisch. Ganz im Stil der Stalinallee. Für ihr Treppenhaus Saalburger Marmor aus Thüringen. Zum Teil stammt der wiederum aus der zerstörten Reichskanzlei. Cut! In der Ferne eine Neubausiedlung mit WBS 70 Sechsstöckern, inmitten eines kleinen Laubwaldes mit Erlen, Spitz- und Berghorn, Eschen, Haselnussbäumen, Heckenkirschen, Hartriegel, Weißdorn und Wildrosen. Dazwischen geflickte Straßen. Susanne kommt hinter einer hohen Hecke hervor und schaut auf eine begehbare Bodenskulptur, ein betonierter Grundriss. 36 mal 12 Meter. Das Innenleben von drei verschiedenen Plattenbauwohnungen. In Beton gegossene Möbel. Darin und darüber wächst Gras. Susanne betritt die begehbare Bodenskulptur. Sie dreht sich nach rechts, geht in Betonschlafzimmer 1, fällt auf Betonbett 1 theatralisch in Ohnmacht. Rasanter Wechsel von Einstellungsgrößen. Totale, nahe, halbtotale, nahe, totale, Close-up, totale, nahe, halbtotale, nahe, totale, Close-up. Wohnen mit Grabsteinverpflichtung. Cut! Betonküche 1. Ein Spiegelei in einer Pfanne auf dem Betonherd. Im bratenden Eigelb sehen wir das Gesicht einer Frau mit großer Lesebrille und langen mittelgeschalteten aschblonden Haaren. Es ist Susanne. Das Eigelb mit dem Gesicht brennt an. Ich bin eine alleinstehende Frau. Einfach Wohnung A. Diese Wohnung ist für die Dauer und nicht als Übergang eingerichtet. Eine kombinierte Schrankwand, 4,40 Meter lang und 2,45 Meter hoch. Cut. Betonküche 2. Eine Brotschneidemaschine. Das Schneideblatt dreht sich. Auf dem rotierenden Schneideblatt sehen wir das verzerrt lachende Gesicht einer Frau mit mittelbraunen Haaren zum Dutt frisiert. Es ist Susanne. Ich bin ein kinderloses Ehepaar? Einbauwohnung B. 4 Anbauteile mit Bettkasten und Schalter für den Studierenden. Cut. Leeres Betonzimmer 3. In einem roten Drehsessel dreht sich ein Mann mit Schnäuzer um sich selber. Er hat ein ausgeleiertes, verdipptes Rippenunterhemd und braune Hosen an. Es ist Susanne. Ich bin ein alleinstehender Mann. Eine Zimmerwohnung in Einbauwohnung C. Als Raum. Cut. Susanne auf Betonbett 1. Cut. Betonwohnzimmer 2. Mit Sitzgarnitur. Eine alte, kettenrauchende Frau mit weißem Haar und einer Medaille für ausgezeichnete Leistung vor einem laufenden Fernseher mit Testbild. Es ist Susanne. Sie schaut in die Kamera. Neben ihr auf dem Tisch ein Toaster. Ein fertiges Toast springt aus dem Toaster, auf den Toast, das Gesicht einer jungen Frau mit Bauarbeiterhelm auf dem Kopf. Es ist Susanne. Ich bin eine berufstätige Frau mit Mutter. Zwei Zimmer wohnen dem. Beide Zimmer werden als Wohn- und Schlafzimmer gecut. Betonküche 3. Eine aschblonde Frau in Busenhalter und Bauchwerkschlüpfer mit Einkaufsnetz. Abgehetzt. Sie drückt eine Stoppuhr und packt im Akkord die eingekauften Sachen aus. Es ist Susanne. Es ist Susanne. Ein Baby schreit pausenlos. Ich bin ein Ehepaar mit Kleinkind. Zwei-Zimmer-Wohnung E. Kalt. Betonküche 1. Eine rothaarige Frau bereitet Stunden vor. Sechs Brotscheiben liegen nebeneinander. Erster Schritt, Margarine drauf. Zweiter Schritt, Leberwurst drauf. Dritter Schritt, Stullen zuklappen. Es ist Susanne. Ein Wecker klingelt. Ich bin drei berufstätige Personen. Mutter, Tochter, Sohn. Zwei-Zimmer-Wohnung F. Ich bin ein Ehepaar, ein berufstätiger Sohn, eine schulpflichtige Tochter. Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung G. Wir senden täglich zu dieser Zeit das Programm in deutscher Sprache für Hörer im Nahen Osten, in Nordwestafrika, Südostasien und Europa. Die Werktätigkeit der Frau und Familie ist ein kapitalistischer Ausbeutungsprozess. Das ist der einzige Satz von Karl Marx, den sie je in den Mund nahm. 24-Hour-Day of Rolling Socialism. Married, working two children. 24-Hour-Day. Of the Socialism. 6,2 Stunden Arbeit in der Produktion. 1,0 Stunden arbeitsgebundene Zeit. 1,8 Stunden Speisezubereitung. 1,0 Stunden Reinigung der Wäsche. 1,4 Stunden Reinigung der Wohnung. 0,8 Stunden Einkaufen. 0,6 Stunden, sonstiges, 0,15 Stunden, Weiterbildung. 7,5 Stunden, Schlaf. 1,5 Stunden, Körperpflege und Esseneinnahme. 0,45 Stunden, Sport, Kultur und Muße. Betonbett 3. Kuscheltier mit dem Gesicht einer Frau und einem blutenden, ausgestochenen Auge. Die Frau hat kurze, hellbraune Haare. Es ist Susanne. Cut. Betonküchentisch 2. Aktentasche. Cut. Betonwohnzimmer 1. Armeeuniform über Stuhl. Ich bin ein berufstätiges Ehepaar, ein schulpflichtiger Sohn, eine Großmutter. 2,5-Zimmer-Wohnung A. Cut. Betonschlafzimmer 3. Staubsauger mit einem Logo. Eine Frau mit blonden Haaren, rotem Kopftuch in einem blauen Overall gibt einem Mann einen Blowjob. Es ist Susanne. Das Logo spricht. Ich bin ein Ehepaar, zwei schulpflichtige Söhne. 3-Zimmer-Wohnung I. Cut. Betonküche 2. Eine Frau hält mit dem Kochtopfdeckel ab. Auf dem Topfboden kocht Wasser. Da rennt das Gesicht einer Frau. Sie lächelt. Es ist Susanne. Ich bin ein Ehepaar, zwei Kleinkinder, ein Kleinstkind, ein Großvater. 3,5-Zimmer-Wohnung J. Cut. Susanne auf Betonbett 1. Sie erwacht aus ihrer Ohnmacht. Wie ernst ist denn eigentlich die Lage? Nachts und morgens senden wir unsere Großkonzerte für die bewaffneten Streitkräfte. Die Telefone klingen pausenlos. Heute Morgen nun war ein unerwarteter Ton in einem Anruf. Eine Frau Baumgarten aus Weißensee meinte, es sei ja sicherlich freundlich, wenn wir gute Laune verbreiten, aber dass wir so viele Scherze brächten, wäre vielleicht nicht angemessen. Dazu ist die Lage doch zu ernst. Wie ernst ist denn nun eigentlich die Lage? Kein Grund zur Traurigkeit. Ganz im Gegenteil. Ich sehe Soldaten auf den Straßen. Die Lage ist gut und wird immer besser. Liebe Frau, Sie können sich ohne Einschränkung an allen heiteren Melodien, allen Scherzen und Liedern freuen. Unsere duften Jungens, die stehen auf Wacht und hüten das eigene Haus. 1961. Die Mauer vor der Mauer. Cut. Susanne verlässt den betonierten Grundriss der drei Plattenbauwohnungen. Ein gelbes Schild, darauf ein Mann-Frau-Paar, roter Pfeil und schwarz geschriebener Text. Unger Musterhaus. Folgen Sie dem Straßenverlauf. Was bis heute Abend fertig sein muss. Ich weiß nicht, was die Synopsis ist, aber ich habe eine Musical-Nummer. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ortseingangsschild. Über Maßstedt. Die Musterhaussiedlung Unger. Hinter einem Maschendrahtzaun stehen 18 Einfamilienhäuser. Die Wege und Straßen zwischen den Häusern aus der Proportion gefallen. Jedes Haus steht auf einer kleinen gegossenen Betongrundfläche, die sich sauber vom kurzen Rasen trennt. Susanne läuft durch die eigenartig anmutende Ansammlung von Häusern mit inszenierten Vorgärten und ordentlichen Wegen. An einem Haus mit lindgrünem Anstrich wird ein Geländer für die Außentreppe angebohrt. Paare laufen in Ordnung die Wege entlang und schauen sich um. Jedes Haus ein Versprechen zum Glück. Susanne betritt den Vorgarten eines violettgrauen Hauses, setzt sich auf einen Gartensessel und schaut auf einen Mini-Bonsai. Ihr Telefon klingelt. Hallo, Susi? Bitte jetzt nicht ausrasten. Ich weiß, du bist unterwegs, aber wir brauchen die englischen Übertitel für Kein Problem. Sekunde. Hast du was zum Mitschreiben? She finished East German Acting School in 1989, when the wall fell and she found herself in the midst of the disaster of a reunification of a country, so-called Germany. Großartig. The new goal in theater seemed to be entertainment. It was no longer a place for politically relevant work. She marks it for the fact that for one whole year she played every role in high heels and fishnets. And because her titties were too small to display, her beautiful butt was always featured prominently. Not that she has anything against the fishnets and the high heels or her butt. The opposite. She loves them. And she loves her small titties too. But was that the only way to present a woman on a newly reunified German stage? Warte mal. Toll. Das ist toll. Warte mal. Ich komme jetzt nicht so schnell mit. Also East German Acting School. Aber ich mache einfach die Aufnahmefunktion an, ja? Kannst du noch mal ab Titties, nein, ab Country. Cut. Halbtotale. Susanne blickt zum Nachbarhaus mit zitronengelber Fassade. Ihr Gesicht verfinstert sich. Sie sieht sich selbst auf dem Balkon des zitronengelben Hauses die Betten ausschütteln. Sie drückt das Telefonat weg. Sie steht auf, verlässt den Musterhausvorgarten und läuft über die Energiesparstraße zu einem aprikotfarbenen zweistöckigen Haus. Musterhaus Typ 128. Close-up. Susannes Hand öffnet die Eingangstür. Welcome to the Musterhaus Type 128. Susanne schaut auf die billige Laminattreppe in die obere Etage. Cut! Pompöse Treppe aus Marmor mit Doppelgeländer im Haus der Luise Brandt. In der Mitte ein Absatz, von dem aus teilt sich die Treppe in zwei Aufgänge zur oberen Etage. Stofftapete an den Wänden. Totale. Susannes Mutter läuft langsam auf der rechten Seite die Treppe herunter. 1965. Sie ist 20, hat langes braunes Haar, ist schwanger und trägt einen offenen gelben Wollmantel. Unter dem Mantel trägt sie einen roten Pullover. Tabletten mit 14, die wurden geschickt. Aus dem Westen wurden die geschickt. Librium, das vergisst du nie. Ein Paket aus dem Westen. Das Librium war eingebacken. In einem Lebkuchen eingebacken. Der Lebkuchen aus dem Westen. Mit den 4 Mandeln. Wenn ich dann die Oblate weggenommen habe, war die da, die Librium aus dem Westen. Sie ist auf dem Treppenabsatz in der Mitte angekommen. Das Heimelige beim Heimlichen. Das Geborgene beim Verborgenen. Am oberen Ende der Treppe Luise Brandt, Sie trägt ein sehr elegantes Abendkleid. Close-up. Wäre ich nicht bei dir, hättest du gar keine Muße, dir Sorgen zu machen. Du bist völlig verloren, wenn ich nicht da bin. Ein Stechen im Bauch. Du hast nicht mal Elan, dir Sorgen über das draußen zu machen, wenn ich nicht da bin. Nicht? Als ob das dem draußen was ausmacht. Sprichst immer noch 24 Oktaven höher. Los jetzt! Topshot. Susannes Mutter hängt das Telefon auf, hält sich den Bauch. Ihre Fruchtblase ist geplatzt. Extreme Close-up. Luise Brandt. Ganz nah. Hinter ihr. Du hast mich wohl nicht so schnell zurückerwartet. Cut. Totale. Luise Brandt läuft mit einem Baby im Arm langsam die großzügige Marmortreppe hoch. Es ist Susanne. Auf dem ersten Treppenabsatz dreht sie sich langsam um und spricht zu ihrer Enkelin. Was habe ich dir über adoptierte Kinder erzählt? Adoptierte Kinder sind am glücklichsten, denn sie sind die Auserwählten. Max, wir haben ein Kind. Cut. Zurück auf Susanne. Musterhaus. Susanne läuft langsam die Musterhaustreppe hoch. Während sie spricht, zählt sie die Treppenstufen. Eins, zwei, ich war die Auserwählte. Drei, meinen ersten Nerzmantel hatte ich mit vier und in der vierten Klasse. Fünf, über der Jungpionieruniform einen Persianermantel. Sechs, in zarten Grau mit passender Pelzkappe. Sieben, acht, neun, zehn, die Tochter, meine Mutter, hat sie mit 14, mit Librium. Elf. 11, 12, gefüttert, 13, weil, na, die wollte doch wohl den Max. 14, hat ihn in gespielter Gutstieftochter-Manier Fußcreme anstelle der Zahnpasta fürsorglich auf die Zahnbürste geschmiert. 15, 16, 17, 18, 19. Hallo? Es tut mir wahnsinnig leid. Ach, ja, immer noch Stau. Ja. Ja, wir können uns im Gasthof treffen. Und bestellen Sie ruhig schon mal Thüringer Klöße. Alles, was ich machen kann. Susanne öffnet eine Tür im Musterhaus. Cut! 1969. Flashback 3 von 4. Totale. Susanne, 6 Jahre alt. Sie öffnet eine Tür im Haus der Luise Brandt. Ein riesiger, begehbarer Kleiderschrank mit sehr vielen Pelzmänteln und Schuhen. Am Ende des Raums ein offenes Fenster mit wehenden Chiffongardinen. Susanne, 6 Jahre alt, streicht zärtlich über einen der vielen hängenden Pelzmäntel. Luise Brandt in einem hautfarbenen Miederkorsett mit Trägern. Und Bleistiftrock. Sie steht im Raum und beobachtet Susanne. Ich bin nur hergekommen, weil das Fenster offen stand. Ich wollte es zumachen. Ich wollte immer zum Film. Luise Brandt geht langsam auf die kleine Susanne zu, kommt immer näher. Luise Brandt zieht sich einen taillierten dunkelbraunen Nerzmantel über und stellt den hohen Kragen auf. Ich bin nie zur Arbeit gegangen. Die Werktätigkeit der Frau gilt als kapitalistischer Ausbeutungsprozess. Das ist der einzige Satz von Karl Marx, den ich je in den Mund genommen habe. Luise Brandt verlässt den begehbaren Kleiderschrank, dreht sich um, schaut ihre Enkelin an. Die zieht sich einen schwarzen Persianermantel von ihrer Großmutter über und folgt ihr. Cut. Und achte darauf, wie du gehst. Kopf hoch, Treppen sind meine Spezialität. Schultern gerade und vor allem lächeln. Du musst gesehen werden. Los, ein Solo. Kopf hoch! Kein Mann guckt ja auf den Mund. Cut! Totale. Musterhaus. Susanne schreitet die billige Musterhaustreppe herunter. 2,5 Minuten einer Eröffnungssequenz. 2 Einstellungen. Eine Frau, ein Mädchen. Die eine, die Frau, blond, dressed to kill. Die andere, das Mädchen, brünett, von der einen in ein Cocktailkleid eingenäht. Die Masse ist wunderschön, wenn du herausstichst. Jungpionier, Fahnenappell, fingiere eine Ohnmacht. Nie wieder in Reih und Glied. Starkes Frontlicht auf dem Gesicht der blonden Frau. Ihre Gesten, ihre weit aufgerissenen Augen, ihre trockenen, zögernden Küsse vermitteln intensive Sehnsucht und großes Desinteresse. Allein, aber dennoch in unmittelbarer Nähe zur anderen, scheinbar unfähig, die andere mit Emotionen zu beeinflussen. Cut. Die blonde Frau im Profil. Sie bewegt ihre Hand langsam an den Hals des Mädchens. In Übereinstimmung mit unerwiderten Emotionen täuscht das Mädchen mit Ignoranz die leidenschaftlichen Gesten der anderen vor und starrt ausdruckslos in die Dunkelheit. Es bleibt unklar, ob die Frau das Mädchen küssen oder erwürgen wird, bevor diese Leidenschaft schlüssig an eine Handlung gebunden werden kann. Cut. Gleiche Einstellung. Die blonde Frau drückt endlich ihre nassen Lippen auf die Wangen des Mädchens. Ein letzter Schnitt. Nahaufnahme. Die blonde Frau allein. Sie dreht langsam ihren Kopf, öffnet ihre Augen und sieht sehnsüchtig hilflos aus. Eine Märtyrerin in Sachen Leidenschaft. Jedes Mal, wenn die Frau mit dem Mädchen nach Leipzig fuhr, um Gold zu kaufen, wurde das Mädchen in ein Cocktailkleid eingenäht. Und am Abend nahm die Frau die Schere und schnitt das Mädchen aus dem Kleid heraus. Das Navigationsgerät auf ihrem Handy fängt an zu sprechen. Folgen Sie dem Straßenverlauf. Energiesparstraße. Susanne verlässt das Haus und folgt der Energiesparstraße. Es ist unklar, leider oder mit Absicht, ob es Text aus ihrem Drehbuch ist oder ob sie im Folgenden mit sich selber. Als Individualität zur Massenware wurde, verlor Luise Brandt ihr Dasein. Nach links ab und gleich wieder links auf Energiesparstraße. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ein mächtiges Eingangstor zu einem Anwesen. Das Tor ist offen und gibt den Blick auf ein riesiges, in Plastikplanen und Baugerüst verhülltes Haus frei. Das Haus der Luise Brandt. Davor ein Schild zum Verkauf. Susanne betritt die Empfangshalle des Hauses. Weiß und rot gemaserte Marmorfußbodenplatten, sehr hohe Wände, ein großes Empiresofa, daneben eine Bodenvase mit roten Gladiolen. Susanne ist es kalt. Sie bedient den Lichtschalter. Musik geht an. Topshop. Susanne steht verloren in dem überdimensionalen Raum, der mehr an eine Halle für einen pompösen Staatsempfang erinnert als an die Eingangslobby eines Wohnhauses in Thüringen. Sie geht zur Empire-Uhr, hebt den Deckel und greift nach einer Tafel Schokolade, reißt das Papier ab und beißt rein wie in ein Stück Brot. Sie muss dringend pinkeln. Cut. Flashback 4 von 4, 1969. Susanne, 6 Jahre alt, steht wie angewurzelt in dem großzügigen, luxuriösen Bad der Luise Brandt. Eine Schokoladentafel in der Hand. 3 Waschbecken mit 3 Spiegeln. Luise Brandt steht an einer langen, marmorgefliesten Wand. Ihr Körper wirft einen großen Schatten. Sie spritzt sich Amphetamine in den Arm, trägt ein hautfarbenes Miederkorsett. Susanne und Luise Brandt schauen sich wortlos eine Weile an. Inventur. Appetitzügler zum Frühstück, 2 Päckchen Zigaretten, immer sehr starken Kaffee, keinen Bauch, reingesteckte Bluse, dann Korsett, was den Bauch wegnimmt, eingeschnürt, immer einen flachen Bauch, immer was genommen für den Durchfall, Pelze, Pelze, Pelze. Luise Brandt lächelt. Sie läuft zum mittleren Waschbecken. Das ist bis zum Rand mit rosa Eiswürfeln gefüllt. Über dem Waschbecken ein Spiegel. Luise Brandt beugt sich über das Waschbecken, wäscht ihr Gesicht mit den Eiswürfeln und schaut in den Spiegel. Die Moral übernimmt eine übergreifende Zuständigkeit, indem sie der Heldin Grenzen aufzeigt und sie dadurch an sich bindet. Nicht bei mir. Das Haus wird nie verkauft. Das bleibt in der Familie. Und der Max ist auch noch da. Ha, ha. Und meine Augen strahlen wie 2 Sterne. Meine Tochter, deine Mutter, meine Tochter, deine Mutter, so jung im Bauch, na dich. Susanne beißt ein Stück von der Schokolade ab. Max! Susanne geht die pompöse Treppe nach oben und schaut nach links, zum Zimmer von Max. Licht strahlt durch die spaltgeöffnete massive Kassettenholztür. Susanne schaut in die Kamera. Max, ihr Liebhaber. Gewellte, glänzende und nach öligen Schuppen riechende Haare. Wenn ich seine Haare kämmen durfte, hatte ich an meinen Händen einen klebrigen Film, den habe ich dann an den Ledersesseln abgewischt und das hinterließ weiße, milchige Spuren. Halbtotale. Die Schokolade in ihrer Hand ist geschmolzen. Sie isst die Reste auf und leckt ihre Finger ab. Sie will das Zimmer von Max betreten. Das Telefon auf der unteren Treppensäule klingelt. Susanne läuft die pompöse Treppe herunter und nimmt den Hörer ab. Hallo, mein Suschen. Suschen, ich habe gehört, dass du schon in Übermaßstadt bist. Suschen, bist du dran? Suschen, bitte noch nicht verkaufen. Susanne ist es schwindelig. Sie lehnt sich an die Treppensäule. Suschen, bitte nicht verkaufen. Mein Suschen, ich liebe dich. Susanne sackt an der Treppensäule zusammen, öffnet ihre Hand, darin eine Rechnung vom Hotel Adlon 1939. She was born in the hill. She was born in the hill. There was no hell. There's no hell. Hotel Adlon, yes, what should one know already? This must have been in the war, a week with the grandfather together or alone. Who mediated this? The later mayor of Meiningen, S.E.D. Menlo. He was at the time NSDAP. I do not know whether SS or SA, but please no names. She had very little about the Adlon. Was dressed, and that he did not use a hairdryer, but dried by hand with a warm towel. And what did she do with the officer? Hotel Adlon. The first daughter about whom she does not want to say so much is perhaps what you can call an Adlon child. They were there at 38. She is born 39. Grandfather was a Jew. Grandfather had to prove he had Aryan papers. He could. Grandfather was always a bit against them. Against the Jews and against the Poles, ha ha. But on the surface, he seemed to be a Jew. But you have roses on your cheeks. Excuse me, I really have to do something with my face. What does a carefree life have to do with me? Luise Brandt sitzt auf dem Empire-Sofa. Sie trägt einen Pelzmantel, darunter ihr hautfarbenes Miederkorsett und einen hellgrünen Mohair-Pullover, keine Strümpfe und keine Unterwäsche, aber hohe grüne Lederschuhe. Der Deckenventilator dreht sich langsam. Sie rasiert sich die Schamhaare. Es verstößt zwar gegen meine Prinzipien, ach, ich habe ja noch nicht einmal angefangen, die anzuwenden, obwohl ich doch alles danach beurteile. Ich hasse Häuser. Und Schokolade. Heute Nacht darfst du mein Nachthemd anziehen, das mit dem eingezogenen Goldfaden am Hals. Ach komm schon, Ich verkaufe. Aber wo denn? Was denn? Ja, das wird schon gleich wieder vorbei sein. Ich stelle mir vor, wie herrlich es wäre, wenn ich die Schauspielerin wäre. Das Meer ist so eintönig. Stimmt's? Immer dasselbe. Ich habe mir mein Haar blondieren und locken lassen. Das Haus bleibt in der Familie. Es ist so ein schönes Haus. Mit einer Mauer. Angst vor Gewitter? Nein, ich mag das. Lange Pause. Beide schauen sich an. Luise Brandt hat zum ersten Mal Angst. Something terrible has happened. In my heart. As individuality became a mass product. Last night, I dreamt I went to Übermaßstadt again, and I had a funny feeling as I saw the house disappear. Her body slides into a wall opening, the stairs, the spine, the waterline, a net blood vessels. The organism is sick. The water rotten. It licks out wounds. Her hair clogs the tubes. You thought you could be me. Live within my walls. Talk in my steps. Take the things that were mine. But I am too strong for you. Staircases are my specialty. That cold ain't the weather. It's alive. It's alive. That dame upstairs, and the way she looked at me, and I wanted to see her close, without that staircase between us. She is the writing on the wall, the whisper in the room. Oh, come on. Such a beautiful house. With a wall. Fear of thunder? This dog box so high. Very shrill. He does not stop. Oh, stop it. I have not slept for so long. No dog. Just you and me. Now which door? Can't you feel it? It's alive. It's watching. There is such a violence in you. I always said so. And I'm right with that. Like a rock that flies through the air. Unsere duften Jungs, die stehen auf der Wacht und hüten das eigene Haus. Willst wohl ein bisschen Schwung in die Bude bringen, hä? Bist du aber zugeknüpft. Wenn du schon hier bist, könntest du wenigstens reden. Kostet ja nichts. Luise Brand rennt die Treppe hoch, knallt die Tür zu und schließt ab. Susanne folgt ihr bis zur verschlossenen Tür. Ich verkaufe das Haus. Luise Brand steckt ihre Hand durch den Türspalt, zieht sie aber gleich wieder weg. Normalerweise will ich nämlich jemanden, dem ich meine Gefühle gezeigt habe, nie wieder sehen. Das ist auch einer meiner ganz speziellen Tricks. Aber du bist mir irgendwie vertraut. Du bist doch längst begraben. Und tot warst du schon, als die Mauer weg war. Ich bin das Original. Immer ein bisschen eleganter. Du lebst vermutlich von einem Tag auf den anderen. So leben doch die meisten Mädchen heute, oder? Und diese kurzen schwarzen Haare. A shot! Three women. One on the phone. Okay. Show you. be in a sequel. Das Telefon auf der Treppensäule klingelt. Am Telefon Susannes Mutter. Suschen, mein Suschen, du bist ja schon da. Bitte. Luise Brandt kichert und hört mit. Jetzt passiert Folgendes. Susannes Mutter telefoniert mit Susanne und nimmt Luise Brandt nicht wahr. Ist nur irritiert und glaubt, ihre Mutter gehört zu haben. Oder glaubt, dass Susanne wie ihre Mutter spricht. Susanne telefoniert mit Luise Brandt und ihrer Mutter. Luise Brandt adressiert beide. Ich habe gewusst, dass du kommen wirst von Anfang an. Und ich werde dir nicht erlauben, dass du wieder weggehst. Suschen, bist du das? Du klingst so anders. Suschen, du darfst das Haus nicht verkaufen, bitte. Tu's für mich und der Max lebt doch auch noch. Guck mal, das war doch ihr letzter Befehl. Ich bitte dich inständig. Suschen, bitte. Was ist denn? Warum bist du denn so? Ach, ich bin der einzige Mensch, der dich kennt. Dein Kopf macht überhaupt keinen Eindruck auf mich und diese kurzen Haare. Suschen, ich kann dich nicht verstehen. Die Verbindung ist so schlecht. Für eine Sekunde hatte ich so einen Schreck. Ich dachte... Mutter! Suschen, hast du mal nach dem Max gesehen? Der lebt doch noch, oder? Seit die Großmutter tot ist, hat er wirklich abgebaut. Der liebt dich. Wirklich. Du warst wie sein Kind. Und die Großmutter wollte... Ach Kind, bist du schwach. Habe ich doch alle meine Hoffnung auf dich gesetzt und deine schrecklichen Haare. Is there someone inside you? Sometimes. Is there someone inside you? Sometimes. Who is it? I don't know. Who is it? I don't know. Who is it? I don't know. Was? Ich? Du? Ach was, nein. Komm her, mein Schatz. Is it the house? I don't know. Is it the house? I don't know. Is it the house? I don't know. Is it the house? Is it the house? If I ask you to tell me, will you answer? I don't know. Hallo? Ich bin schon ein bisschen früher angekommen. Nein, Sie sind die Ersten. Ja, ich musste hier noch etwas erledigen. Sie bekommen das Haus. Schlüssel liegt unter der Matte. Und? Wie waren die Klöße? Susanne legt auf. Es ist inzwischen dunkel geworden. Langsame Kamerafahrt. Sie läuft durch die Musterhaussiedlung Unger, dreht sich noch einmal zum Haus der Luise Brandt um, zündet sich eine Zigarette an, nimmt ihr Textbuch aus der Tasche, schaut in die Kamera. Extreme Close-up. Der Gang der Frau im Sozialismus. Beim Gehen wirkt der normale, beschwingte Gang am ästhetischsten. Schlechte Angewohnheiten prägen sich im Äußeren der Frau sehr bald negativ aus und sollten, sobald sie bemerkt werden, bewusst vermieden werden. Wer die Stirn ständig in Falten legt, die Augenbrauen hochzieht, den Kopf schief auf die Hand stützt, wird sich über frühe Faltenbildung im Gesicht nicht wundern dürfen. Niemals Briefmarken, Briefumschläge anlecken. Keine harten Bonbons zerbeißen und nicht an Bleistiften kauen. Abgebissene Fingernägel, überlautes Lachen und Kreischen sind Unbeherrschtheiten und wirken abstoßend. Cut! Original Sin. Der Gang der Frau im Sozialismus. A radio play based on an unpublished script by Susanne Sachser. Mit Susanne Sachser als Susanna und Erzählerin. Silvia Rieger als Luisa Brandt. Katrin Angerer als Susannas Mutter. Lynche Fischhold als Susanna als Mädchen. Margarita Braun als Dramaturgin. Achim Buch als Radiostimme. Wahine Davies als Musterhaus-Angestellte. Richard Gabriel Gersch als Tankwirt, Kellner und Polizeichef. Mark Siegel als Navigationgerät und Anrufbeantworter. Martin Siemen als Wetterbericht. Ahmed Konstantin Berger als Verkehrsfunk. Chor Gotthard Langer als Chorführer mit Ahmed Konstantin Berger, Richard Gabriel Gersch, Schinnel Schintek, Mark Siegel und Martin Simon. Komposition Juju. Musik eingespielt von Angela So und Jamie Stewart. Gesang Wahina Davies, Susanna Sachse, Mark Siegel und Jamie Stewart. Technical Realization Corinna Gattman, Rudi Grosser, Nicole Graul und Boris Wilstorf. Film Script Advisor Philipp Schaffner and Pong Film. Regie Assistenz Simon Hastreiter. Regie Susanne Sachse. Dramaturgie Michael Becker. An- und Absage Wahina Davies. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2019. Totale Studio. Tisch vor großem Balkonfenster. Susanne und die Dramaturgin sitzen an einem Tisch. Susanne legt ihr Skript weg und zündet sich eine Zigarette an. Susi, musst du mich wirklich so beschreiben? Susanne zieht laut an ihrer Zigarette und bläst demonstrativ laut den rauchenden Raum. Dann machen wir ein performatives Konzert draus. Nee, das wird ein Film. Oder ach, es ist einfach klasse. Vor allem im 30. Jahr vom Mauerfall. Das kann man dann zum 40. oder 50. immer wiederholen. So Revisited-mäßig. Susanne rührt sich nicht. DDR Untold. Wir sind so fancy, so, also eine Ausstellung kann das natürlich auch werden. Die stehen doch auf Musik und Projektionen und ein Booklet. Das wollen die. Genau das. Diese persönlichen Geschichten mit einem bisschen Drama drin. Und du? Don't fall in love with a composer.